Ich hatte ihn lang nicht mehr gesehen und mich beinahe tot gesehnt. Ich kam zurück zu ihm und habe mich glücklich gewähnt. 3 Stunden stand ich vor dem Tor im Regen pudelnass und holte mir einen Schnupfen und Husten so zum Spaß. In später Nacht kam er nach Haus und lud mich mit Mühne ein. Erzählte, er habe Kopfweh vom schlechten Ofnerwein. Dann sprach er von seinem Windspiel, dass es kein schöneres gibt, und dann von einer Toten, die er vor Zeiten geliebt. Wir gingen plaudernd zu Bette. Er schlief sehr bald auch ein, ich aber musste noch lange, sehr lange wach noch sein. Der Mond schien still durchs Fenster, goss über den Schläfer sein Licht und sah, wie ich weinend küsste des blassen Mannes Gesicht.